haben wir Schiffe und Fackel geschwungen, in langen Wochen, Tag und Nacht. Wir haben die Felsen und Berge bezwungen, wir haben aus Feldern Hügel gemacht. Wir haben Beton in die Erde gesenkt und der Westfahrt ein ehernes Antlitz geschenkt. Wir formten neu an der Grenze den Gau, wir deutschen Männer vom Westfallbau. Im Sommer, da grünte das Laub an den Bäumen, der Roggen reifte und der Wein, uns blieb keine Ruhe zu Sommernachtträumen. Wir schifften noch nachts beim Bogenlichtschein, wir haben uns Schlaf nicht noch Ruhe gegönnt, denn wir wussten, die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Wir schaffen weiter am Stacheldrahtbau, wir deutschen Männer vom Westfallbau. Im Herbst nun, da fängt schon das Laub an zu rosten, der Regen ins Gesicht uns weht, doch wir aber bleiben trotzdem auf dem Posten. Bis das auf der letzte Bunker hier steht, so bleiben wir hier, wie der Führer gebot, und wir später dann schaffen zu Hause fürs Brot. Klingt stolz der Ruf, lieber Führer, hier schau, das Werk der Männer vom Westfallbau. Wir standen nicht abseits als Deutschlandsoldaten in dieser schweren großen Zeit. Wir reichten die Hände den Männern der Spaten und waren zu jeder Stunde bereit. Wir haben mit Liebe zum Führer geschaut und wir haben für Deutschland die Festung gebaut. Wir wollen die Schützen, wir Männer in Grau, wir siegen und sterben im Westfall.